Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg. Und natürlich, wie auch sonst, herzlich willkommen allen anderen Hörerinnen und Hörern da draußen. Katrin! Julia! Wie geht es dir? Gut, die Sonne scheint. Wow! Ja! Das ist ja in Hamburg schon bemerkenswert. Woche. Ja, tatsächlich, nach der letzten Woche ist das sehr bemerkenswert. Wobei, wir hatten gestern tatsächlich 17 Grad und leicht wow. bedeckt. Heute strahlend schön, aber nur noch 10 Grad. Was irgendwie aber die Leute trotzdem nicht abgehalten hat. Ich war gerade im Stadtpark noch ein bisschen laufen, da wie die wirklich Heerscharen von Menschen haben da zum Grillen gesessen. Also ich fand's zum Grillen? Ja. Grillen, Picknicken, was auch immer. Also der Stadtpark war voll. Okay. Ich weiß nicht, was die Leute da so machen. Also ich kann es mir nicht erklären, aber ich fand es jetzt okay im Windschatten, in der Sonne, okay, ganz angenehm, aber so um auf dem Boden zu sitzen, fand ich es doch arg frisch und das hätte ich auch gestern noch arg frisch gefunden, trotz 17 Grad Luft, aber nun ja, sollen die Leute mal machen, morgen sind sie alle krank. Naja, hier ist es ja schon etwas länger warm, von daher, ich habe auch gerade noch an der Garonne gelegen und ein bisschen gelernt und da war es ganz angenehm. Es ist heute nicht ganz so warm wie gestern hier. Es gibt so eine ganz, ganz hohe Wolkenschicht. Also ich beschäftige mich gerade übrigens mit Meteorologie im Rahmen meiner Flugausbildung. ich habe mich also ganz intensiv dem Himmel zugewandt und habe die Wolken beobachtet. Ja. So, und ich glaube, jetzt sollten wir mal sagen, dass wir uns eigentlich mit Handarbeiten beschäftigen in unserem Podcast. Damit ist das hier kein Wetter-Podcast? Sondern damit die neuen Hörer vielleicht nicht verschreckt werden. Nein, es geht nicht grundsätzlich um Wetter bei uns, aber so ein bisschen zum Einstieg ist es immer schön zu wissen, wie es bei der anderen so aussieht. Ja, und meistens gibt es da ja auch ein bisschen Unterschied, wobei heute ja noch gar in, nicht so in den viel. Meisten Fällen hast du es wärmer als ich. Aber nicht immer. Richtig. Und letztes Jahr, na gut, der ist auch egal. Ist kein Wetter-Podcast. Genau, lass uns mal zum Handarbeiten kommen. Hast du was fertig? Nein, ich habe nur einen Nachtrag zu einem fertigen Projekt. Und zwar den Kaul, den habe ich, glaube ich, das letzte Mal angesprochen. Ja, weil wir haben, das ist jetzt erst die zweite Aufnahme dieses Jahr. Den habe ich dann ja nochmal enger gemacht. Oh, jetzt bin ich natürlich top informiert. Hatte ich den das letzte Mal schon enger gemacht oder nicht? Nee, du hast überlegt, ihn enger zu machen, glaube ich. Ja, stimmt. Zumindest haben wir darüber gesprochen, dass er zu weit ist. Ich habe ihn, glaube ich, wieder aufgemacht hier oder... Ich erinnere, dass ich ihn in der Hand hatte währenddessen. Ich glaube, ich habe die Maschen aufgenommen oder aufgerippelt oder wieder angestrickt oder was auch immer. Und ich habe den tatsächlich kürzer gemacht und er sitzt jetzt auch perfekt. Und dann habe ich einen Tag später im Büro angehabt und meine Kollegin war so angetan davon. Die sagte immer wieder, oh, der ist so toll und genau meine Farbe und würdest du mir auch so einen machen? Und dann habe ich ihn ihr einfach überlassen sozusagen. Sie wollte ihn dann erst gar nicht haben, aber ich habe dann gesagt, du, wenn er dir gefällt, ich kann ihn jederzeit wieder stricken. Ich habe jetzt auch tatsächlich schon die Wollmeise dazu bestellt. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug Wolle hätte, nicht? Aber mir hat er halt so auch gefallen, deswegen werde ich ihn, kommt er so, wie er ist, nochmal auf die lange Liste und es wird dann vielleicht irgendwann noch einen zweiten geben. Also jetzt nicht akut, weil akut stricke ich gerade an was anderem, aber ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz Finished Object, sondern eher so, was noch so ansteht, aber gut, ich habe ansonsten nichts zu berichten. Aber Finished ist es ja schon, weil jetzt fertig gewesen. Ja, das stimmt. Nämliche Projekt schon. Ja, und ich habe auch nichts anderes, worüber ich reden könnte. Von daher dachte ich, hier oder sonst gar nicht. Okay, dann mache ich mal weiter. Mach das. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass ich angefangen habe, mir einen Hoodie zu nähen aus Niki-Stoff, glaube ich. Der ist tatsächlich fertig geworden. Ich habe es geschafft, im Kampf mit der Materie. Und es ging erstaunlich gut. Und jetzt ist das Ding so kuschelig weich, also es ist mir meistens zu warm bei uns im Büro. Wie ihr wähnt, sind es da locker 25 Grad, sodass ich eigentlich selten irgendwas anziehe, was warm ist. Aber jedes Mal, wenn ich das Teil anhabe, sitze ich da und streichle meine Arme. Das ist mir schon bald etwas peinlich, dass ich da immer sitze und mich selber streichle. Und ich denke, so, du musst mich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig halten. Aber wer dann komisch guckt, kriegt die Erklärung, dass er bitte einmal meinen Arm anfassen soll und fühlen soll, wie weich das ist. Und dann würde sich von selbst erklären, warum ich meinen Arm nicht loslassen kann. Dann lachen immer alle und finden, dass das Ding sehr kuschelig ist. das ist ja lustig. Schön wäre es, wenn man das jetzt hier durch das iPad, weil wir sehen uns ja immerhin. Wir beide, ja. Alle anderen hören uns ja nur. Aber selbst da kann ich leider nichts sehen, schon gar nicht den Kuschelfaktor. Nee, weil ich habe ihn ja auch nicht an. Also insofern. Ja. Aber du könntest ihn ja hochhalten, vorzeigen, was auch immer. Ja, das könnte ich in der Tat. Aber es gibt schon ein Foto in meinen Revelry-Projekten. Also angucken kannst du ihn schon. Aber ich glaube, er sieht auch schon kuschelig aus auf Entfernung, weil irgendwie, es hat auch schon letztens, ich meine, das Ding sieht so kuschelig aus, darf ich mal anfassen? Also das ist sehr nett. Genau. Und dann habe ich noch für den Urlaub mir ein Mini-Portemonnaie genäht. Das hat so etwas mehr als Scheckkartengröße. Und es passen ein paar Karten rein, ein paar Geldscheine und ein paar Münzen mit Reißverschluss und so. Davon habe ich aber, glaube ich, noch kein Foto gemacht. Fällt mir gerade so ein. Aber ich könnte dir, warte, ich muss mal einmal kurz an der Schublade rascheln. Weil dann kann ich dir zumindest das Ding kurz in die Kamera halten und vielleicht schaffe ich es noch. So klein und niedlich, mit einem Druckknopf außen dran und wenn man es aufklappt, ist es innen bunt und hat einen Reißverschluss. Ich glaube, sowas hatte ich früher als Kind mal. Ja, das ist so ein total winziges Ding, aber ja. es war für den Skiurlaub extrem praktisch, weil das passt halt sehr entspannt in die Hosentasche und mein normales Portemonnaie ist mehr so ein, naja, was ist das für ein Briefumschlagformat, dieses DIN-Lang irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Und diese großen, die passen ja nicht in die Hosentasche und schon gar nicht in Hosen von Sportbekleidung. Und deswegen dachte ich mir, so fürs Wandern und fürs Skifahren wäre doch mal cool, ein kleines Portemonnaie zu haben, wo man ein paar Sachen unterbringen kann. Und das hat da super funktioniert. Und das habe ich dann noch so in der Nacht- und Nebelaktion vor dem Skiurlaub kurz irgendwie unter der Woche abends vor mich hingebastelt. Was man halt dann so auf die letzte Sekunde noch macht, ne? Genau, was man so noch macht, wenn man eigentlich sowieso schon gar keine Zeit mehr hat, aber irgendwie, egal, es musste fertig werden. Und ja, was habe ich noch geschafft? Ich habe die Restestulpen für meinen Mann fertig gestrickt, die hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal in Arbeit, als wir gesprochen haben. Ja. Dran gestrickt, die sind fertig, er ist total glücklich damit und auch davon. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die vielleicht sogar schon fertig waren. Ich meine, ich hätte in die Shownotes geguckt und sie als in Arbeit da drin gesehen. Okay. Und ich meine, ich hätte daran gearbeitet, während wir gesprochen haben. Aber ich kann es nicht sicher sagen. Ich auch nicht. Also ich erst recht. Ist aber egal. Ja. Wir werden es jetzt so schnell nicht rekonstruieren können vor dem Ende der Aufnahme. Vielleicht können wir ja auch auf die Vergesslichkeit, also auf die ähnlich gute Vergesslichkeit unserer Zuhörer und Zuhörerinnen zählen. Ja, das hoffe ich mal, dass sie das alle genau wie ich irgendwo unterwegs hören und dann sowieso kommt zwischendurch irgendeine U-Bahn-Ansage und man muss auf den Straßenverkehr achten und dann hat man schon wieder die Hälfte nicht zugehört oder ist irgendwie abgelenkt und weiß dann 2 Wochen später doch nicht mehr, ob es A oder B war. Also insofern, ich glaube, das ist okay so. Ja. Genau, und dann habe ich noch was gemacht, das ist in dem Sinne, naja, also ein Teil dieses Projekts ist fertig. Ich habe, letzte Woche war ich beim Webtreffen und wir hatten uns im Januar, als ich war beim Webtreffen, da war Diana ja mit und da hatten wir uns geeinigt, dass wir für März das Thema Color Gamp machen wollen. Das ist so, wenn man so quasi, ja, so einmal so eine Regenbogenpalette an Wolle nimmt, an Farbe nimmt und die Kettfäden entsprechend bunt hat in Blockstreifen und dann die Schussfäden auch in Blockstreifen dazu macht. Und das ist eine ziemliche Farbexplosion geworden und es war toll. Wir waren irgendwie 8 Leute und 7 davon haben dieses Color Gamp gewebt. Und das war schon irgendwie mit so 7 knallbunten Webrahmen in einem Raum, das hatte was. Das glaube ich. Und die Idee war eigentlich, dass das irgendwie so eine Art Handtuch werden soll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so schön, dass ich es nicht als Handtuch benutzen möchte. Und jetzt schwanke ich noch, ob es ein Tischläufer werden darf oder ob ich das vielleicht irgendwie in einen größeren Projektbeutel oder Handtasche oder irgend sowas umfunktioniere. Mit irgendwas dazu noch, also um Stabilität für den Boden oder so zu haben. Aber da bin ich noch, wie gesagt, das war letzte Woche Sonntag. Diese Woche war im Büro sehr wuselig und das Wochenende hat mir Besuch bis heute Mittag. Und insofern bin ich da noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, was ich da jetzt wirklich mit tun. Aber es ist sehr schön. Und ja, ist ganz lustig. Ich hatte davon irgendwie auf meinem WhatsApp-Status Fotos gepostet und dann sprach mich am Donnerstag beim Chor jemand an. Boah, du hast aber was Tolles gewebt. Ich habe deinen WhatsApp-Status gesehen. So, ah ja, schön. Dann schreib mir das doch gleich. So, völlig verwirrt. Hatte ich nicht mitgerechnet. Das ist wahrscheinlich mit solchen gewebten Stücken dann wie auch mit manchen gesponnenen Strängen. Das ist noch nicht projektgebunden. Manche Sachen muss man auch einfach nur haben. Genau, und es ist einfach total toll geworden und ich habe noch so ein bisschen Reste davon. Also wir hatten, das Coole ist halt, wenn du das so als Gruppe machst, dann ist es natürlich so nicht selber so viel Reste rumfliegen. Und wir hatten dazu, es gibt von Schäpjes, den Anbieter kannte ich bislang noch nicht, so Baumwollgarn in 10 Gramm Knäueln. Und dadurch, dass wir so viele waren, haben wir die einfach über unsere Webgruppenkoordinatorin, die Bettina, hatte das zusammen mit dem Wollgeschäft bei ihr um die Ecke koordiniert und hatte die besorgt und hatte dann halt entsprechend weil du kannst die kleinen Dinger, glaube ich, nur im 10er oder 20er Pack bestellen und Das hatte halt ist ja entsprechend, wieder absurd. ja, also als Wollgeschäft kannst du sie nur Ach im so, 10er oder okay. 20er Pack bestellen und als Kunde kann man sie dort dann einzeln kaufen. Okay. Und so hatte sie dann halt da irgendwie, und dann passte es fast genau, und dann haben wir irgendwie, hat noch irgendjemand gesagt, stell mir noch die doppelte Menge, und dann ging es auf, und dann, das ist natürlich cool, weil alleine macht man sowas dann ja wieder nicht. Nee. Oder man muss sich alleine 10, 100 Gramm Knäuel kaufen und hat dann irgendwie jeweils 90 oder 80 Gramm übrig, ist ja irgendwie auch albern. Ja. Und dadurch war das halt so als Gruppe ziemlich cool, dadurch haben wir uns damit gleich, ja, haben wir gleich losgelegt und uns gegenseitig motiviert, weil dann stellte sich die Frage nicht, wie mache ich das, dass ich an so viel buntes Garn komme, ohne jede Menge Reste zu produzieren. Ja, klar. Und ja, ich bin sehr happy damit. Das hat total geleuchtet. Ich weiß nicht, ob du meinen Status gesehen hattest, zufällig. Ich überlege gerade, entweder habe ich das als Statusbild gesehen oder hast du das in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe schon gepostet? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, aber ich habe es zumindest in meinen Projekten, glaube ich, mit hochgeladen. Nicht, dass du es Nee, da auch irgendwie auf den gesehen. Projekten bin ich eigentlich nie unterwegs, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da Oh, fehlt mir keine einfach die Ahnung. Zeit für. Ich weiß es nicht. Dann muss es in deinem Statusbild gewesen sein. Wie auch immer, auf jeden Fall schön knallig bunt. Ja, in der Tat. Ich kann das bestätigen. Genau. Aber das ist auch, genau, es gibt auf jeden Fall ein Projekt dafür in Ravelry und ich werde das verlinken in den Shownotes, falls jemand es nicht so findet, gibt es dann einen Link in den Shownotes. Genau, das ist aber auch schon wieder alles, was fertig geworden ist. Also stricktechnisch nicht wirklich viel, muss ich zugeben. Halbfertige, nein, dreiviertelfertige Stulpen sind ganz fertig geworden oder so ähnlich. Ja, aber woran arbeitest du denn? Vielleicht kommen wir da zu produktiveren Fällen. Eigentlich auch nicht so viel, weil ich bin hauptsächlich strikt monogam. Also ich hatte zwar vor, die neue Maschenprobe für den Pulli meiner Schwester zu stricken, bin da aber nicht zugekommen. Ich muss sagen, es war auch einfach sehr, sehr viel los bei mir. Sowohl im Büro, dann war ich auch noch krank zwischendurch. Ich war gar nicht sicher, ob ich überhaupt nach Edinburgh fliege zum Edinburgh Yarn Festival, weil ich den Tag vorher richtig mit Fieber im Bett lag und deswegen nicht gesponnen, nicht an der Maschprobe gestrickt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe an dem Lace-Pulli, den ich neu angeschlagen habe, also dem Poet aus dem aktuellen Magazin, dessen Name für mich auch nach 2 Tagen Edinburgh Yarn Festival einfach unaussprechbar bleibt, aber ich versuche es mal mit Leine-Magazin. Diana wird mich jetzt bei Bedarf korrigieren. Ja, aber ich meine auch Leine gehört zu haben von allen Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Ungelogen. Ich habe selbst von einer Dänin, glaube ich, oder Schwedin irgendwas gehört, das aber anders klang. Aber Diana meinte dann, sie hätte von der Finnin, und das sei ja nun mal ein finnisches Magazin, aus erster Hand gehört. Und wie auch immer. Besagtes Magazin, das Projekt wird ja in den Shownotes verlinkt sein und dann könnt ihr bei Bedarf auch das Magazin sehen. Jedenfalls habe ich mit diesem Pulli angefangen. Ist jetzt vielleicht auch nicht das perfekte Reiseprojekt, so mit All-Over-Lace vorne und hinten. Man muss sich nur konzentrieren. Es geht, ich kann dabei sogar reden. Also inzwischen sehe ich das Muster auch ganz gut. Ich muss halt nur immer einmal am Anfang der Reihe gucken, ah, ist das jetzt eine, wo das Muster wieder in die andere Richtung losgeht oder irgendwas Besonderes passiert. Ansonsten kann ich das so runterstricken. Ich muss halt nur nebenbei hin und wieder mal ein bisschen mitzählen, deswegen stricke ich jetzt gerade nicht weiter, während ich rede. Aber ich habe den Pulli tatsächlich noch angeschlagen vor Edinburgh. weil ich wollte zumindest so ein paar Reihen schon haben, dass ich das Muster erkennen kann und dass ich weiß, was passiert und wie es funktioniert, damit ich dann in Ruhe stricken kann. Also die ganzen Berechnungen und so, da habe ich mich dann hingesetzt, weil meine Maschenprobe natürlich jenseits von Gut und Böse ist, weil ich absolut nicht mit dem Originalgarn stricke, sondern mit einer Wollmeise-Lace. Und ja, bin dann aber eigentlich jetzt auch ganz gut vorwärts gekommen. Also ich kann das mal dir zumindest so in die Kamera halten. Ja, auch schön. Also das Lace-Muster, ich habe den Pulli natürlich vor Ort dann auch diverse Male gesehen. Das Lace-Muster finde ich nach wie vor sehr, sehr schön. Und ich bin jetzt, ich glaube, bald am Ende der Ärmelzunahme. Ist ja ein Raglan von oben. Also am Ende der Raglan-Zunahme. Viel fehlt mir nicht mehr. Und ich finde, es geht unglaublich schnell, wie so eine Reihe gestrickt ist. Was mich eigentlich wundert, weil ich habe jetzt eine Maschenprobe von, lass mich lügen, knapp 30 Maschen. Also eigentlich sollte es nicht schnell gehen. Und gerade beim Raglan, je dichter man dann dem Stillliegen der Ärmel kommt, desto länger dauert das ja eigentlich. Ja, was ja echt viele Maschen auch sein müssten. Ja, aber es kommt mir gar nicht so viel vor. Oder das Gute ist, durch dieses Lace-Muster ist das ja auch so schön unterteilt, ne? Und ich habe dann immer das Gefühl, ah ja, jetzt muss ich also nochmal 8 und hier nochmal 8 und da nochmal 8 und dann nochmal wieder so und so und so. Und so geht dann auch dieser Lace-Mustersatz immer total schnell von den Händen. Vielleicht liegt es Ja, einfach das könnte daran. natürlich daran liegen, das stimmt. Ja. Und ich habe auf Teufel komm raus keine 3,5er Spitzen finden können. Hier in meinem Stash und in meinen Projekten. Ich weiß nicht, ich habe eine einzige in meiner Nadelmappe gefunden, wo ich auch dachte, eine? Wie geht das denn? Also nicht ein paar, sondern eine. Ja, aber ich habe irgendwie auch drei Nadelspitzen in einer Stärke. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich glaube, eine ist durchgebrochen. Ja, aber ich habe ja Bei eigentlich so sonst Metall. Holznadeln geht das. Ja, ich habe sonst eigentlich ja Metallspitzen. Und dachte dann, na gut, ich fahre ja auf dem Wollfest, da werde ich ja irgendwo Nadelspitzen bekommen. Es war die Hölle. Ich habe, glaube ich, insgesamt 7 oder 8 Läden abgeklappert oder Stände abgeklappert auf der Suche nach Nadelspitzen. Irgendwann war es mir auch schon egal, ob es Metall oder Holz ist. 3,5 war aber überall ausverkauft. Und ich habe dann jetzt Spitzen von Licke heißen die. Das sind, also ich habe eigentlich das Knit Pro Set. Was heißt Set? Also das Knit Pro System. Das sind ja diese Schraubspitzen und Seile. Und die sind aber kompatibel. Und ich weiß gar nicht, warte mal, wo ist denn hier die Kamera? Da ist die Kamera. Das ist. Ja, du siehst das, glaube ich, gar nicht so wirklich gut. Ja. Es ist Treibholz, Okay. Driftwood und dann in Indigo gefärbt. Ah, ich wollte Die sagen, die sind Farbe ist irgendwie so. wunderschön. Und die sind auch ungleichmäßig. Die eine ist halt total glatt und dunkel und die andere ist, also ja doch, na doch, die eine ist deutlich glatter als die andere. Aber die sind beide so glatt, dass ich da ohne Probleme mit dem Lace-Garn drüber stricken kann, ne? Aber die andere ist halt ein bisschen heller und ein bisschen mehr gemasert. Wunderschön. Ich glaube, ich kaufe jetzt nur noch die. Oh. Und das passt halt auch so schön zu dem Pink von der Wollmeise. Ja, es sieht echt gut aus. Also Wo ist ich denn habe. dein Nagellack, wenn ich das so sagen darf? Ah nee, der Zumindest ist aber auf der. rot. Nee, der passt Ja, gut, aber überhaupt dann liegt es an nicht. der Übertragung hier. Dann ist die Farbqualität nicht so Ja, gut durch naja, mit die Gegenlicht. Übertragung. Aber so von hier aus sieht es aus, als würde alles zusammenpassen. Nee, also das beißt sich total. Okay, dann ist die Bildqualität nicht gut genug Ja. bei unserer Schaltung hier. Naja, gut. Aber ich bin wirklich so glücklich, wie perfekt meine Nadelspitzenfarbe und die Projektfarbe aufeinander abgestimmt sind. Ja. Gut, aber so viel dazu. Das ist dann auch schon alles, woran ich arbeite, Katrin. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast doch bestimmt Okay. mehr auf den Nadeln. Ja und nein. Also an dem C-Swirl, an der Jacke, habe ich nicht viel gemacht im März. Also Anfang März ein kleines bisschen. Warte, welche ist das? Diese Salatkopf, Ah. das Ding mit dem Salatkopffoto. Ja. Also da habe ich nicht viel dran gemacht. Ich habe angefangen, was zu stricken, von dem ich gerade ehrlich, ich habe mir Notizen gemacht, irgendwie letzte Woche auf dem Rückweg vom Skiurlaub, was ich alles erzählen will, aber das war halt unterwegs und da habe ich mir nicht draufgeschrieben, wie das Muster heißt. Und als wir heute sagten, wir sprechen dann gleich, ich dachte, ja, Notizen habe ich ja gemacht, ohne mir klar zu machen, dass ich vielleicht Namen von Anleitungen dran hätte schreiben können. Ich habe jetzt nur geschrieben, Moschusochsen Knitting Attack. Was? Ja, du siehst, das ist eine klare Beschreibung. Ich weiß, was ich sagen will. Ich hatte angefangen, einen Kaul zu machen in einem Lace-Muster. Und das habe ich gestrickt aus der Moschusochsenwolle, die es bei Grosse Wolle gibt. Die hatte ich letzten Sommer bestellt. Und ja, ich sag nur, wir haben den Titel für diese Sendung, Be Careful Not to Twist. Genau das habe ich gemacht. Dazu muss man allerdings sagen, ich habe diese Nachricht schon bekommen, und zwar von Katrin aus dem Skiurlaub. Und da ist das ja nun mal mehr als doppeldeutig. Ich habe mir schon die schlimmsten Sachen ausgemalt, ja? Nein. Natürlich nicht. Das hätte ich gesagt, völlig verletzt und alles. Nein, es war alles gut. Ich habe nur mein Strickzeug getwistet, nicht meine Beine oder sonstige Körperteile. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall habe ich das Ding zur Runde geschlossen, wie das halt so ist, wenn man mit Wolle in Lace-Stärke irgendwas im Kreis schließen muss, mit so einem Mini-Ding, weil man maximal ein bis zwei Reihen gestrickt hat nach dem Maschen aufnehmen. Mit relativ großen Nadeln, dann ist das halt irgendwie so ein bisschen rutschig und futschig und irgendwie, ja, ich habe es verdreht. Und dann habe ich gestrickt und hatte halt auch eine Nadel, eine Rundstricknadel, die tendenziell einen Hauch zu kurz ist, was ich aber nicht schlimm finde, wenn ich einen Kaul im Kreis stricke, weil dann muss man nicht so viel schieben, dann schiebt es sich von alleine. Aber dadurch fällt das mit dem Verdrehen halt nicht so schnell auf, weil es sich ja dauernd dreht, weil es zu viel Material ist. Und irgendwann dachte ich, Moment mal, ich kriege es nicht glatt. Also ich hatte noch nicht so viel, ich war vielleicht bei 3 Zentimetern in der Höhe, also so, es war jetzt nicht wirklich eine Katastrophe, aber ich guckte mir das an und dachte so, das war glaube ich sogar noch vor dem Skiurlaub oder auf dem Weg, es war tatsächlich noch vor dem Skiurlaub, aber ich wollte es halt so fertig machen, dass ich es mitnehmen konnte und dann dachte ich so am Abend vorher, nee, so wird das morgen nix und habe es dann einfach gnadenlos aufgeribbelt. Ja, was soll man auch sonst machen? Genau, habe dann das Knäuel und die Nadeln einfach so eingepackt und dachte, das mache ich dann im Urlaub. Und hatte mir noch was an Mindless-Projekt mitgenommen, weil wir mit einer Freundin unterwegs waren zu dritt und ich wusste nicht, wie gut das klappt mit Reden und Stricken gleichzeitig. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme zur Sicherheit zwei Projekte mit, zwei kleine Projekte und dann wird das schon passen. Und ja, dann habe ich aber an dem Moschusochsenteil tatsächlich gar nicht gestrickt im Urlaub. Ja. Hatte dann irgendwie keinen Nerv, nochmal anzufangen und das im Kreis zu schließen. Dachte, das muss ich irgendwie mit Ruhe machen, nicht wenn wir zu dritt da sitzen und quatschen, das ist irgendwie zu riskant. Und habe stattdessen an was anderem gestrickt, woran ich jetzt gerade auch stricke. Und ja, da kommen wir zu einem Teil meines Lebens, der bislang ein bisschen privat geblieben ist. Ich mache tatsächlich Ballett wieder seit 1,5 Jahren. Ich habe das meine ganze Schulzeit über gemacht und dann sehr, sehr lange nicht, also gute 20 Jahre nicht. Und habe dann vor 1,5 Jahren wieder angefangen. Und ja, es ist mir ein bisschen peinlich, weil manche Leute etwas komisch gucken, wenn ich das sage, weil ich halt eben so gar keine Ballettfigur habe. Aber es macht so tierisch viel Spaß und ich habe mir halt ein neues Outfit gegönnt vor ein paar Wochen und da passte Schwarz nicht so zu als Stulpen für die Füße und deswegen brauche ich jetzt blaue Stulpen. Und deswegen stricke ich blaue Ballettstulpen. Und ja, das ist ziemlich mindless, das ist einfach nur 2 rechts, 2 links im Kreis. Und zeig man mal. Es ist total lang. Okay. Es ist wie Socken ohne mit Ferse. Einem Loch an der, also so wie Yoga-Socken letztendlich. Okay. Keine Zehen und keine Ferse. Nur nicht ganz so lang im Zweifelsfall. Also super langweilig. Das heißt, ich habe angefangen im Kreis und habe dann irgendwann aufgehört, im Kreis zu stricken und stricke jetzt sozusagen immer hin und her, bis ich so lang bin, dass das Fersenloch groß genug ist und dann stricke ich wieder im Kreis. Also das ist jetzt nicht besonders kreativ, aber das ist tatsächlich sehr geeignet, um mindless zu stricken. Wobei auch da habe ich einen Knitting Attack eingebaut im Skiurlaub. Wir haben irgendwie Fernsehen geguckt, um uns irgendwie abends noch briesen zu lassen, weil wir so K.O. waren vom Skifahren am Tag und es war so warm und so viel Sonne und überhaupt. Und dann haben wir abends einfach ein bisschen zu brieseln und den Fernseher angemacht und ja, dann habe ich mich ablenken lassen und habe es geschafft, an der zweiten Seite auch noch ein Loch zu machen, indem ich nur die eine Hälfte hin und her gestrickt habe. Ich dachte so, Moment mal, sieht nicht so aus, wie es aussehen soll. Und, aber Mindless-Projekte sind ja eh nicht so dein Ding. Ja, das ist das Problem. In Mindless-Projekte baue ich die meisten Fehler ein. Und ich habe auch diese tatsächlich am Anfang nochmal geribbelt, weil ich hatte erst nur einen angeschlagen, um mir dann zu überlegen, Moment, wenn ich zwei gleichzeitig stricken will, ist das aus einem Industrieknäuel relativ schwierig. Und ich habe keine Waage dabei und ich habe nur ein 50-Gramm-Knäuel. Das heißt, ich habe nicht so viel übrige Wolle. Das heißt, ich sollte mir schon genau überlegen, wie ich das mache. Und dann habe ich geribbelt und habe dann nochmal online recherchiert, wie das geht, von Hand so einen Centerpool-Ball zu wickeln. Da habe ich die Anleitung von Orsa Tricosa genommen. Das ist super. Hat im ersten Anlauf funktioniert und ich habe ein Knäuel, das total gut von innen sich herausziehen lässt. Kann ich nur empfehlen, ich werde das auch verlinken. Also falls ihr mal von Hand was wickeln müsst, wo ihr sagt, ihr braucht das, wo ihr von innen und von außen gleichzeitig am sozusagen Wolle entnehmen könnt oder ihr wollt nur von innen ziehen, dann ist das super. Jetzt mal Gramm. Ganz banal gefragt, ich wickel das einfach immer auf den Daumen. Ja, das geht auch. Da gibt es eine spezielle Technik für? Orsa hat eine spezielle Technik dafür. Okay. Also ja, man kann auf den Daumen wickeln, weil es geht ja auch, dass man das um so einen Holzstiel oder sowas wickelt. Die Technik gibt's auch. Das habe ich mal versucht, das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Da war ich nicht geschickt zu. Mhm. Also bei mir hat es nicht geklappt, richtig. Und das von Orsa hat bei mir jetzt viel besser funktioniert. Man wickelt irgendwie die Wolle mit einer bestimmten Technik um die Finger, bis man so einen kleinen Butterfly hat, so einen Schmetterling. Mhm. Und dann wickelt man um das eine Ende des Butterflies quasi sein Knäuel. Okay. Und lässt das andere an dem einen Ende rausgucken und kann dann daran ziehen. Okay. Ist bei Orsa super beschrieben, ich verlink's. Okay. Und ja, das funktioniert super. Der einzige Nachteil halt im Vergleich zu so einem Knäuel, was man auf dem Wollwickler gemacht hat, ist eben, wenn man dann an beiden Enden abwickelt, dann rollt es halt schon durch die Gegend und dadurch kommt es mehr zu Vertüdeleien, als wenn man das mit so einem Ding hat, was flach steht. Aber für im Urlaub und ohne Waage und überhaupt und ohne Wollwickler war das eigentlich eine ziemlich gute Lösung, muss ich sagen. Ich denke auch. Damit. Genau. Gar nichts passiert ist an meinem Bandwebeprojekt aus dem Januar. Das liegt nach wie vor rum, aber das macht nichts. Das kommt irgendwie demnächst nochmal, weil ich muss ja Diana irgendwann mal ihren Bandwebrahmen wiedergeben. Da wird sie sich vielleicht freuen. Genau, und ja, und während ihr in Edinburgh wart, habe ich mich verführen lassen von der neuen Anleitung von Lucy Haig, die ja aus Edinburgh kommt und pünktlich zum Edinburgh Jahrenfest eine neue Anleitung herausgebracht hat. Und da gab es noch Rabatt bis Freitagabend und ich saß im Skierlaub und dachte, oh, ich bin nicht in Edinburgh und aber es ist eine schottische Anleitung und ich muss die jetzt haben. Und, also gekauft habe ich sie schon, aber ja, diese Woche war bei mir im Büro einfach zu viel los, da bin ich zu gar nichts gekommen. Deswegen habe ich, glaube ich, Freitagabend das erste Mal Stricknadel in die Hand genommen seit einer Woche. Ja, vor allen Dingen eine Lucy Haig-Anleitung, ne? Also das ist ja, genau. Jetzt auch nichts für wie heißt das? Also nichts für meh. Nichts für matschige Köpfe, das stimmt. Ja, wobei ich kann die ja relativ entspannt stricken, die Dinger, finde ich. Also das finde ich gar nicht so schwierig. Aber ja klar, aber zum Anschlagen und Reinkommen. Ja, auch das ist so ein Be careful not to twist-Ding. Und man braucht noch einen provisorischen Cast-On und überhaupt, und ich glaube, da muss ich noch ein bisschen gucken, und vielleicht mal ein, zwei Maschenproben stricken, aus welcher Wolle ich das denn machen will. Ist das ein Tuch? Hatte ich jetzt gar nicht. Nee, das ist ein Kaul mit so einem, mal wieder mit keltischen Knoten, ja, klar, und das sind so welche, die so ein bisschen eckig sind. Irgendwie, sie nannte das mit Key Knots, also die haben dann nicht so runde Schleifen, sondern so ein bisschen eckige Schleifen. Okay. Wir werden das ja sicherlich irgendwann sehen, wenn du es anfängst. Genau, ich kann euch das Muster ja auch trotzdem schon mal verlinken, auch wenn ich da noch nichts draus produziert habe. Aber es liegt schon in meiner Library und wartet darauf, umgeschlagen zu werden. So viel kann ich verraten. Na, immerhin. Damit ist es schon halb in progress, weil normalerweise kaufe ich Anleitungen nicht auf Vorrat, sondern nur, wenn ich sie wirklich haben will. Weil diejenigen, die ich irgendwann mal von Leuten Geschenke gekriegt habe oder mir gewünscht habe oder so, die sind tatsächlich, wenn ich nicht sofort das Projekt anstricke, dann aus den Augen, aus dem Sinn und dann wird das nichts. Oh, das sah gerade toll aus. Du hast dein Strickstück so vors Gegenlicht gehalten und ich konnte das Lace-Muster total gut durchscheinen sehen. Das sieht toll aus. Ja, das sieht gut aus. Gefällt mir. Ich muss das nachher auch mal, deswegen war ich eigentlich unschlüssig, ob ich jetzt daran weiter stricke. Ich muss das nachher mal die Nadelspitzen abziehen und das einweichen und spannen, weil durch das Lace-Muster sich die Maschenprobe ja doch ganz schön verändert. Mhm. Und ich wollte einfach nur noch mal sicher gehen, dass das auch alles hinkommt. Ja, das ist keine schlechte Idee. Also ich habe zwar eigentlich alles durchgerechnet, aber manchmal verändert sich so eine Maschenprobe ja dann doch noch, wenn man das auf größere Flächen strickt und gerade das Lace-Muster und so. Und ja. Da ich ja sowieso eine Tendenz habe, Pullis gerne auch mehrfach anzuschlagen. Ja, ach, weißt du. Ja. passt schon, nachdem ich jetzt hier schon das zweite kleine Projekt habe, was ich innerhalb von 2 Wochen doppelt angeschlagen habe, bin ich auch etwas irritiert von mir selber. Irgendwas stimmt da nicht. Wieso? Das ist sonst nicht mehr, ja, sonst passiert mir das eigentlich selten, dass ich was doppelt anschlage, weil irgendwas schief läuft oder weil es so gruselig schief läuft, dass ich neu anschlagen muss. Und das habe ich jetzt bei 2 Projekten gehabt. Also das eine war halt nur, dass mir irgendwann klar geworden ist, aus dem Industrieknäuel möchte ich nicht von beiden Seiten stricken. Und das andere war halt, dass ich mein Dings verdreht hatte und quasi einen unfreiwilligen Möbius gebastelt habe. Das Blöde bei diesen Fast-Möbius-Geschichten ist ja dann immer, es ist ja trotzdem kein Möbius hinterher. Genau, das ist das Problem. Das ist... Wenn es einer wäre, wäre es ja schön. Ja. Nein. Nee, irgendwie, genau, aber das ist zu meinem Work in Progress zu sagen. Das heißt, jetzt bin ich daran zu berichten, was bei mir sonst so noch passiert ist. Genau, und ich will hören, wie es in Edinburgh war. Yay! Es war großartig. Oder gibt es noch mehr drumherum zu erzählen? Gibt es noch anderes zu erzählen? Nicht, dass warte, wir irgendwas vergessen. Lass mich kurz auf die Liste gucken. Ich war noch in Biarritz, aber da ist eigentlich nicht viel passiert, außer schönes Wetter, Füße baden. Und weil die Wellen groß sind, nicht nur die Füße, sondern auch gleich noch die Knie und den Rock. Da kam die Welle doch etwas schneller als erwartet. Aber es war so warm, dass das auch im Laufe des Tages wieder getrocknet ist. Also wir haben dann sogar am Strand noch ein kleines Nickerchen gemacht und so. Das war schon schön. Nett. Gestern war ich in Courtiusiel, da war ich auch schon 1-2 Mal. Das ist einfach so ein kleines Dorf. Ich habe auch gesehen, die haben jetzt Plaketten angebracht. Das war das Lieblingsdorf der Franzosen 2014. Weißt ja, französische, französischer Tourismus, die haben alle möglichen Titel. Und habe da einfach ganz entspannt in der Sonne gesessen, ein bisschen an meinem Pulli gestrickt. Ja, und dann war ich halt mit Diana in Edinburgh auf dem Edinburgh Yarn Festival. Nachdem ihr das Jahr, war das, nee, nicht letztes Jahr, vor 2 Jahren, oder? Vor 1,5, ja. Vor 1,5? Waren wir auf den Shetlands. Bevor ich mit dir in Rhinebeck war, war ich mit Diana auf den Shetlands. Das war Herbst 2017. Ah, ich dachte, ihr wart auf dem Edinburgh Yarn Festival zusammen. Nee, da war ich noch nicht. Das habe ich noch nicht geschafft. Habe ich ja völlig falsch auf dem Schirm gehabt. Nein, ich war mit ihr auf den Shetlands. Es war beides in meinem Sabbatical. Ja. Ja, ich wusste, du warst irgendwo. Oh, gut, Shetlands. Aber ich war schon mal in Edinburgh, so ist es nicht, aber nicht zum Yarnfest. Ja, das war ich auch schon mal, ist aber schon über 20 Jahre her. Und viel Zeit habe ich in Edinburgh selber letztendlich auch nicht verbracht. Guck mal, ich bin Mittwoch früh geflogen. Naja, Mittwochmittag. Also Mittwochnachmittag da. Und mein Rückflug war schon Sonntag sehr, sehr früh. Sehr, sehr früh. So Abflug 6.45 Uhr. Oh. UK-Time natürlich, ne? Ja. Gut, aber es waren halt Direktflüge und die waren extrem günstig und da beiße ich dann auch gerne mal in den sauren Apfel. Ich bin also hingeflogen und durch meine Flugzeit, also dadurch, dass ich schon am Mittwoch geflogen bin, die ganzen Hamburger sind erst am Donnerstag gekommen, hatte ich Mittwochnachmittag noch für mich und die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer erinnert sich vielleicht an die Doku, die wir gemeinsam gesehen haben um den Dezember rum, um Weihnachten. Genau, als du Weihnachten hier warst. Das war, glaube ich, eine Geo-Doku, die auf Arte lief. Geo-Doku auf Arte, genau. Und da ging es um Harris Tweed. Und die haben erwähnt eine Schneiderei. Stuart Christie, jetzt weiß ich nämlich auch wieder, wie sie heißt. Und ich kann dir sagen, nein, die Doku war nicht mehr in der Mediathek verfügbar. Also der Link, den wir in den Shownotes hatten, der funktionierte halt nicht mehr. Und ich musste dann so ein bisschen googeln. Aber ich habe diese Schneiderei gefunden, weil ich eigentlich so ein kleines Waistcoat wollte. Weißt du, einfach nur eine kleine Erinnerung, ein kleines Stück aus Harris Tweed und diese Waistcoats, das sind ja so eng geschnittene Westchen, sag ich jetzt mal. Mhm. Die sind halt auch bei dir ja auch nicht so viel Stoff. Ja, okay, aber Sachen sind ja, wenn sie vom Schneider kommen, nicht unbedingt teuer wegen der Menge an Stoff, Nein, sondern es auch wegen des ist Schnittes und der größer. Arbeitszeit, die da reingeht. Der Stoff ist das geringste Problem im Preis meistens. Meistens. Ja, es sei denn, es ist Harris-Tweed, dann ist es doch schon auch eine Komponente. Ich wollte also einen Waistcoat und das ist ein Maßschneider, das heißt, die schneidern eben auch passend. Ich habe dann ein, zwei Teile anprobiert. Die hatten jetzt nicht so viel da in Farben, die mir gefallen haben, aber es ging ja erstmal nur um den Schnitt und wir haben festgestellt, dass deren Schnitt so gar nicht auf meinen Körper passt. Also, das war halt, das saß alles zu hoch. Ich habe einen relativ langen Oberkörper für meine Größe und sperrte dann hier oben so, da wo normalerweise die Passe beim Pulli ist, da sperrte das, also da stand das ab und das hätte sich auch nicht ohne weiteres richten lassen. Also sie hätten, ich meine, die waren super nett, ne? Die hätten auch meine Maße abgenommen, hätten das geschneidert, hätten mir das nach Toulouse geschickt. Ich hätte hier bei einem Schneider mir das neu abstecken lassen, hätte das wieder zurückgeschickt, die hätten das angepasst, ne? Also wäre alles möglich gewesen. Aber es wäre doch ein Heidenaufwand gewesen. Ja, und wahrscheinlich allein an Porto noch mal ein kleines Vermögen für Ja. mehrfaches Hin und Her schicken. Ja, wobei sie sagten, das Porto würden sie dann auch übernehmen, aber Ja, aber es wird ja irgendwie eingepreist. ja, ich dachte dann auch, nee, komm, soll halt einfach nicht sein. Und dann gucke ich mich so ein bisschen um in dem Laden und die haben halt auch Mäntel gehabt. Und einer stand auch im Schaufenster oben und schon beim Reingehen habe ich diesen Mantel angeschmachtet. Der ist in so einem, ich weiß gar nicht richtig, wie ich den Ton beschreiben soll. Es ist ein einfaches, schlichtes Blau. Also nicht hell, nicht dunkel, nicht grün, nicht gelb, nicht violett, sondern einfach blau, blau, blau. Und dann als Harris-Tweed, aber auch nicht mit so einem Tartanmuster, sondern einfach ganz dezent in sich schimmernd, wunderschöner Stoff. Und dann habe ich diesen Mantel anprobiert und der saß wie angegossen. Und da stehe ich nur also mit all meinem Glück, wollte eigentlich nur ein kleines Waistcoat, weil ich bin ja fürs Jahn-Festival da und wollte jetzt auch nicht irrsinnig viel Geld ausgeben. Und habe aber plötzlich diesen Mantel, der wie angegossen passt und der auch noch so eine tolle Farbe hat. Und ja, der eigentlich perfekt ist bis auf die Ärmellänge, weil ich relativ lange Ärmel habe, auch für meine Größe, also Arme habe für meine Größe. Und sie haben halt nachgeguckt, sie konnten nichts rauslassen. Also jedenfalls nicht so viel. Ich hätte je nach Arm, weil meine Arme auch unterschiedlich lang sind, genauso wie die Beine, ein Viertel bis 1,5 Inch gebraucht. Und so Das ist schon viel. ordentlich. Ja, so viel Nahtzugabe ist da halt nicht drin. Und dann hatten sie noch überlegt, weil der auch mit Samt abgesetzt ist auf der Innenseite am Kragen, ob sie denn eine Samtblende dran und ich nur nie, eigentlich will ich den ganz schlicht, ohne alles, so wie er ist. Und dann haben sie gesagt, ja, dann gucken wir mal kurz, weil die haben ihr Stofflager im Keller. Und ganz cool, die Schneiderei, also das sind auch die Leute, die dort unten die Maße abnehmen und so, das sind auch die Schneider, die dann zwischendurch oben sitzen und nähen. Also es ist alles im gleichen Haus, da wird nichts irgendwo hingeschickt oder so. Die haben mich dann auch ganz netterweise noch mit zu sich nach oben genommen. Ich war halt aufgeregt, ne? Und das war beeindruckend, auch diese Menge an Stoff und dieser Tweed, der fasst sich auch einfach ganz anders an. Das ist richtig. Ich meine, du weißt das ja selber. Du hast ja auch ein Portemonnaie aus Tweed und du hast ja auch das ein oder andere Stück sicherlich schon mal angefasst. Das ist ein haptisches Erlebnis. Ja, und ich war zwar nicht auf den dann nicht bei Harris, sondern auf den Shetlands. Aber da waren wir ja auch bei einer der Spinnereien und die haben da ja auch Tweed hergestellt. Ja. Und es ist einfach. Ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil das ist einfach visuell wunderschön anzusehen schon. Und dann kommt diese Haptik dazu. Du merkst wirklich den Stoff, der hat Stand, der hat eine Struktur. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe mir da einen Rock draus genäht, insofern. Stimmt, du hast ja den Stoff mitgenommen. Genau. Ja, so einen Mantel selbst nähen. Diana sagte dann Nee, im Nachhinein Diana ist da auch, ja dran, aber ich würde es, glaube ich, auch ja, mir nicht zutrauen. nee, also vor allen Dingen dann mit Harris Tweed, wie gesagt, der ist auch relativ dick und griffig und da brauchst du dann auch eine Maschine, die das mitmacht und wenn das mein erster Mantel wird, nee, lass mal. Dann bin ich eben Nee, ich auch glaube auch. gewillt, den höheren Preis zu zahlen. Na, jedenfalls hatten die dann also von genau dieser Rolle noch einen Ballen unten liegen. Also sie hatten, gesagt, nee, sie sagten, weil er hatte, sie hatte nicht gesagt, ich glaube, nee, sie hatte nicht gesagt, wie viel Meter sie davon haben, aber nicht viel, weil das wird halt eben auch alles von bestimmten Leuten gewebt. Sie wollte mir auch noch zuschicken, wer denn diesen speziellen Stoff gewebt hat, wenn sie, wenn der Mantel fertig ist. Und sie haben aus diesem Stoff ja auch genau 2 Mäntel nur geschnitten. Und es reicht halt noch und sie machen mir jetzt einfach neue Ärmel dran. Haben dann meine, ja, cool, meine Ärmel ausgemessen. Der Schnitt ansonsten passt, es muss halt einfach nur länger sein. Und ja, irgendwie jetzt die Tage müsste eigentlich mal eine Nachricht in meiner Inbox sein und dann kommt hoffentlich hier bald ein dicker Harris-Tweed-Wollmantel an, der natürlich dann wetterbedingt perfekt passt. Haha. Ja, für Frühjahr, Frühsommer in Toulouse bestimmt. Aber ich hätte trotzdem gerne ein Foto, auch wenn du dann schwitzen wirst. Ja, ja, ja. Du bist nicht die Erste, die sagt, sie hätte gerne ein Foto davon. Aber du hast dich nicht zufällig in dem Ding schon fotografiert vor Ort mit den zu kurzen Ärmeln. Sie hat ein Foto gemacht, aber ich habe es auf dem Instagram-Feed nicht gesehen. Also sie machen es dann, wenn, in die Stories und ich muss sagen, ich gucke jetzt nicht täglich in deren Stories rein. Ah, hätte ja sein können, dass du noch eins mit deinem Handy auch irgendwie... Nee, nee. Das Licht war da unten auch irgendwie nicht so prickelnd und ich hatte dann die Hände auch hinterm Rücken, damit man halt diese kurzen Ärmel nicht so sieht. Verstehe. Ja, ja. Es ist einfach ein figurnahe geschnittener langer Mantel, geht bis fast Mitte Wade, also nicht ganz. Mhm. Und ich liebe ja lange Mäntel, einfach weil ich selten welche kriege. Ja, wenn er ankommt, schicke ich dir ein Foto. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Muss ich jemanden fragen, ob er ein Foto von mir machen kann? Mit meinem dicken Wollmantel. Lassen sich bestimmt Menschen aufschreiben, die nicht völlig verwirrt sind, dass du bei 30 Grad Außentemperatur ein Foto in einem Wollmantel haben möchtest. Nee, 30 Grad haben wir noch nicht. Und nächste Woche soll es tatsächlich hier auch nochmal kühl und regnerisch werden. Was natürlich total ätzend ist, weil ich jetzt endlich nächste Woche Sonntag wieder einen Flug geplant habe für meinen Flugschein. Mhm. Und das Wetter soll bescheiden werden. Hm. Mal sehen, ob ich fliege. Aber jetzt habe ich mich ja mit Meteorologie beschäftigt. Ich kann also frühzeitig absehen, ob es was wird oder nicht. Oh Gott. Ja, das war also sozusagen der Auftakt zum Edinburgh Yarn Festival, weil da war ja noch gar nichts passiert. Ich war sozusagen noch gar nicht richtig angekommen und hatte mein Budget schon deutlich überzogen. Das war Mittwoch. Donnerstag war es auch schon auf, aber ich hatte keine Karte, weil ich dachte mir auch, naja, 2 Tage reicht und es war auch irgendwie Pre-Show. Ich habe das nicht ganz verstanden, was auch immer. Und habe dann den Donnerstag genutzt, um noch ein bisschen in Edinburgh rumzulaufen und mich ein bisschen umzuschauen und ja, einfach die Stadt auf mich wirken zu lassen, sozusagen. Ich habe dann an dem Tag aber, glaube ich, auch 12 Kilometer zu Fuß gemacht. Nicht schlecht. Also... So ein bisschen in der Stadt rumlaufen ist dann schnell ausgeartet. Ja, ich glaube, hatten wir nicht in New York damals auch so? Ja, und ich hatte diesmal sogar, wir hatten zehn, aber diesmal hatte ich ja sogar flache Schuhe an. Ich bin mit meinen Wanderschuhen unterwegs gewesen. Ja. Und in New York habe ich das ja auch noch auf Absatz gemacht. Ja, das habe ich auch sehr hohen Respekt gehabt und konnte das nicht nachvollziehen. Also ich wäre schon, glaube ich, nach der ersten Stunde umgekippt oder meine Füße hätten irgendwie gestreikt, aber... Ja, die Schuhe waren einfach sehr bequem, aber ich muss sagen, nach 10 Kilometern, wobei ich auch nicht damit gerechnet habe, dass wir 10 Kilometer laufen. Ja. Ja, naja, wie auch immer. Donnerstag ist dann Diana angekommen und hat auch schon erzählt, wer alles im Flieger mit ihr saß. Und warte, was haben wir denn Donnerstagabend gemacht? Wir haben eine großartige Gin-Bar entdeckt. Man mag es kaum glauben. Weil mein Essensplan war so ein bisschen aus den Fugen geraten, zeitlich. Und irgendwie haben wir uns dann kein richtiges Restaurant gesucht, sondern haben da einfach nur einen kleinen Snack gegessen, weil Diana dann auch nicht so viel Hunger hatte. Und haben reichlich, na, was heißt reichlich, das ist übertrieben, aber haben diverse Gin Tonics probiert über die nächsten Tage, weil wir waren da zweimal insgesamt und da waren richtig leckere Sachen dabei. Ich muss ja sagen, eigentlich ist Schottland für mich immer eher so Whisky. Und wir haben dann am letzten Abend, wir waren etwas schlecht organisiert, muss ich zugeben, bis wir uns dann dazu durchgerungen hatten, ein Whisky-Tasting zu machen, war es dann auch schon so spät, dass halt nirgendwo mehr Plätze frei waren Und wir sind dann einfach in größeres bekanntes Pub dort gegangen und haben uns ein bisschen durch die Karte getrunken sozusagen. Also haben hatten wir fünf? Ja, wir hatten fünf. Fünf verschiedene Whiskys aus jeder der Regionen dort in Schottland ein und haben dann einfach für uns sozusagen unser Tasting gemacht. Aber ja, ich war halt überrascht von der Vielfalt des Gins, weil ja, Gin Tonic kenne ich, okay, und das ist auch gerade so ein bisschen so ein Modegetränk, also dann gibt es es auch mit Auf diversen jeden Fall. Dekorationen und ich weiß nicht was alles, aber das, was die dort gemacht haben, das war wirklich beeindruckend. Die hatten eine Karte, das war also auch einfach die ganze Bar, das ganze Restaurant waren einfach ansprechend gestaltet und dekoriert. Und die haben auch viel Wert darauf gelegt, dass Sachen stimmig sind, dass diese Karte hatte eine ganz bestimmte Typo und war schön designt und, weißt du, fehlerfrei. Und ich weiß, das sind Banalitäten, aber für mich gehört das einfach dazu und das macht es zu einem ganz tollen Erlebnis. Und die Ja, hatten das ist aber dann, auch also wichtig. Also so Karten, ja. die so völlig lieblos sind, machen gar keinen Spaß. Nee. Und die hatten fünf Seiten allein mit Gin Tonics und die hatten dann aber für jeden Gin, also den Namen natürlich, dann wo der herkommt, woraus der gemacht ist, also so ein bisschen die Geschmacksrichtung. Okay, welches Tonic dazu? Das fand ich jetzt nicht so spannend, weil ein Tonic-Tasting hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Und auch welche Dekoration dazu kommt. Also man konnte sich dann schon immer so ein bisschen so ein Bild machen, je nachdem, ob man mehr auf herbe, süße, zitrusfruchtige oder blumige Sachen steht, konnte man halt schon ungefähr vermuten, was da kommt. Und da waren zum Teil wirklich beeindruckende Sachen dabei. Diana hatte auch einen Gin, den haben wir so probiert. Der schmeckte so ein bisschen nach Anis, Lakritz. Und der wurde dann gemischt. Und da war diese Note völlig verschwunden. Ganz skurril. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich noch nicht viel Gin Tonic in meinem Leben getrunken, Ich aber auch nicht. Ich auch nicht. kann ich mir so nicht vorstellen. Der Witz ist, mir hat diese Woche irgendjemand was von der Gin Tonic Bar erzählt, ich glaube in Hamburg, aber ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, es war irgendwie im Büro. Und so nach dem Motto, oh, wir wollten nur noch schnell was trinken gehen und dann musstest du dir irgendwie aus 50 Gins einen aussuchen und dann noch aus 100 Tonics und ich wollte doch nur schnell was trinken. Ja. So, deswegen finde ich es jetzt sehr witzig, dass deine Beschreibung so total begeistert ist und mir diese Woche jemand sagte, oh, ich war in so einer Gin Tonic Bar und bis ich was zu trinken hatte, das hat gedauert. Völlig unterschiedliche Beschreibungen für das gleiche Konzept finde ich sehr witzig. Naja, aber wir sind da auch einfach hin und haben das als Gesamtkonzept angenommen und haben uns Ja. da voll drauf eingelassen. Weißt du, es war eher so, wow, so viel Auswahl, jetzt werde ich also etwas finden, das mir auf jeden Fall schmeckt. Ja. Also es ging weniger um das Trinken an sich, sondern um diese unterschiedlichen Geschmackserlebnisse. Ja, klar. Nein, aber das war halt jemand, der einfach nur schnell noch was trinken gehen wollte. Ja. So mit Kollegen nach einer Veranstaltung oder so. Irgend sowas war Ja. das. Ja. Wir wollten noch schnell ein Glas trinken und dann hat es irgendwie allein 20 Minuten gedauert, bis man sich entscheiden konnte, was man haben wollte. Ja. Ja, So irgendwie. das war also alles noch vor und dann beziehungsweise nach und während des Genau, das Ganze Weddingo. drumrum. Ja. Und dann ging es am Freitag für Diana und mich los. Das war nämlich der erste Tag, wo wir Eintrittskarten hatten, beziehungsweise Diana hatte ja dann auch noch einen Kurs. Und wir sind relativ früh schon hin. Also lass mich lügen, um 10 gingen die Türen auf für die, die Tickets hatten. Und wir waren vielleicht so um 9:30, kurz nach 9:30 da. Und da war schon eine beträchtliche Schlange. Und die hat sich dann auch noch mal weiter aufgebaut, während wir dort standen. Das glaube ich. Und dann irgendwann ging es los und die Schlange bewegte sich und dann sind wir auch rein. Und ich hatte ja genau ein Ziel für das Enrollyarn Festival. Das war die Nightshades von Harrisville. Oh, ich komme immer durcheinander mit Harrisville und Harris Tweed. Jetzt natürlich Gut, aktuell das noch ist mehr. jetzt ja auch ein bisschen nah beieinander. Ja. Und das war das Einzige, wo ich mir sicher war, ich brauche das. Ich muss das kaufen. Und es gibt es bei Isolde auf dem Stand. Also sind wir reingestürmt und ich bin als erstes zu Isola an den Stand gelaufen, ist übertrieben, es war ja alles ruhig, es war nicht zu vergleichen mit dem Hamburger Wollfest mit dem ersten. Oh ja. Wenn ich überlege, wie die da zur Wollmeise gestürmt sind. Ja, ich Puh. weiß. Ich stand ja an der Kasse und dass sie mir nicht den Kassentisch umgeworfen haben, ist alles. Ah. Naja, also ich bin da ganz entspannt hin und da war auch noch nicht viel los auf ihrem Stand und dann habe ich die Nightshades tatsächlich gefunden und ich, ja, das ist für jemanden, der, also ich trage ja im Winter zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel schwarz, fast nur schwarz und Nightshades sind Buntschwarztöne. Ich glaube, das trifft es am besten. Es ist eigentlich eine schwarze Basis und dann sind so dunkle Flecken, dunkle Flocken drin, sodass das so einen ganz leichten Schimmer bekommt. Und ich bin dann, habe mir dann also die Farben gegriffen, die mir am ehesten zugesagt haben, bin damit ans Tageslicht gegangen, was auch eine gute Sache war, weil das Licht da, wo die Wolle hing, war ganz merkwürdig. Es hat die Farben total verändert. Und ich habe mich dann auch ziemlich schnell für die Farbe, ich glaube Talk Radio heißt sie, entschieden. Das ist so ein Violett, aber ein kaltes Violett. Also Violett-Schwarz natürlich sowieso, weil Nightshade. Und hatte mir dann auch schon Gedanken gemacht, für welches Projekt. Und ich werde wahrscheinlich, na was heißt wahrscheinlich, ich habe genug Wolle mitgenommen und das war auch eine Investition, möchte ich sagen, weil die Dinger sind nicht umsonst. Und ich habe Gut, 700 aber Gramm. vermutlich günstiger als dein Mantel. Ja, wenn du jetzt aber die Arbeitszeit noch reinsteckst, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ja, okay, aber das ist ja deine, die zahlst du ja nicht. Ja, klar. Aber ja, es ist eine kleine Investition. Ich brauche da halt 700 Gramm, weil ich möchte ein Kleid damit stricken. Okay, ja, dann doch. Und dann noch das Magazin dazu, in dem die Anleitung ist. Ich bin gespannt. Da werden wir ja Podcast-Futter kriegen. Ja. Und dann habe ich noch bei Isolde auch, ich bin dann, also erstmal habe ich also diese 7 Stränge Wolle genommen. Einfach nur, um sicher zu sein, dass ich die habe. Und selbst damit hätte ich zur Kasse gehen können. Und das Edinburgh Yarn Festival wäre für mich ein Erfolg gewesen, weil das ist alles, was ich wollte. Alles andere war Bonus sozusagen. Und dann habe ich noch ein bisschen auf dem Stand rumgeguckt. Und sie hatten noch so eine Spezialedition. Ich will sagen. Nein, ich weiß nicht, wo die gesponnen wurde. Vielleicht John Arbin, aber ich bin mir nicht sicher. Das war für ihren Club letztes Jahr und da hatten sie wohl noch eine Charge von der Wolle übrig. Das ist so ein ganz helles Naturgrau, meliert, in relativ dünn. Ich glaube, es läuft als Lace Weight, wobei ich es dafür relativ dick fand. Ich meine, das sind ungefähr 500 Meter auf 100 Gramm. Und das kommt in 150 Gramm Strängen und da hatte ich überlegt, würde ich eigentlich gerne was draus weben. Ich habe da 2 Stränge von mitgenommen. Auch das ein kleines Vermögen. Tja, Nobel geht die Ja. Welt zugrunde. Ja, und ich dachte, wenn das jetzt wirklich meine einzigen Einkäufe auf dem Edinburgh Yarn Festival sind, dann sei es so. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du extra nach Edinburgh fliegst, Ja, dann eben. irgendwie ein Knäuel Wolle für 10 € zu kaufen, ist dann auch albern. Ja, ich musste halt nur Irgendwie, gucken, also, ne? wegen meines Gepäcks, weil ich ja nur Ja, mit stimmt. Handgepäck, beziehungsweise mit 2 Teilen Handgepäck geflogen bin. Und mein Koffer, ich habe ja dann doch noch ein bisschen mehr gekauft, mein Koffer, ich musste mich da morgens auch draufsetzen, um den zuzukriegen. Und als ich ihn hier wieder aufgemacht habe, ist er eigentlich fast explodiert. Also wirklich so Klappe, Fump. Ja. Ja, und dann war ich da sozusagen mit durch. Ich überlege gerade. Ja, das war so der Einkauf, den ich tätigen wollte. Und dann war die Welt auch für mich in Ordnung sozusagen. Also um 10 war auf, um 10:30 Uhr war ich fertig mit der Welt. Ja, ist doch schön. Und dann sind wir entspannt rumgelaufen, wobei es wurde dann richtig schnell richtig voll und richtig warm. Also das Layout ist so in diesem Corn Exchange, es gibt einen ganz großen Raum, wo der Großteil der Stände ist und das ist auch nicht besonders gemütlich da drin, finde ich. Es ist halt relativ dunkel, es gibt keine Fenster, es ist alles schwarz drumherum gefühlt, es ist unglaublich eng, die Stände sind auch eng Und dann schoben sich halt Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen da durch, ne? Also, du kamst zum Teil nicht in die Stände rein, nicht von den Ständen runter, in den Gängen ging es nicht weiter, waren natürlich auch alle dick bepackt mit ihren Tüten und Jacken und ich weiß nicht was alles. Das Das wurde mir dann Übliche. schnell, ja, das wurde mir dann schnell zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war nicht viel Platz zwischen den Ständen und das war einfach, das war die Hölle. Die Vorhölle Ja, das, sozusagen. ja, aber es ist tatsächlich, ja, das ist das typische Wollfest-Problem. Es sind zu viele Leute da, die das angucken wollen und alle sind dick bepackt und man hat Angst, irgendwas zu verpassen und alle sind hektisch und irgendwie. Ja, wie soll das? Stand auf der anderen Seite war halt so ganz anders. Die hatten so eine Ecke, da waren sogar Fenster, die hatten Sitzbänke da drin. Das war so ein bisschen fast wie so eine kleine Oase. Die hatten auch ein Bücherregal aufgebaut, so also gerade für, also nicht nur Strick- und Handarbeitsbücher im Allgemeinen, sondern auch rund um das Thema Diversity. Also jetzt nicht nur für die Strick-Community, sondern ganz im Allgemeinen. Das ist ja auch ein Thema, das Isolda und Kate relativ stark beschäftigt. Also ich weiß nicht, wer das auf den sozialen Medien verfolgt, hat das wahrscheinlich mitbekommen. Und da hatten sie ein relativ großes Angebot auch an Büchern zu diesem Thema. Und es war auch einfach ruhig auf dem Stand. Es war zu keiner Zeit und ich war mehrfach da drin. Wie gesagt, die haben nur auch relativ viel Platz gehabt, ne? Aber es war zu keiner Zeit so voll, dass du dich nicht bewegen konntest in diesem Bereich. Das fand ich sehr Ja. angenehm, das war schön. Naja, dann hatten sie einen sehr großen Bereich auch zum Sitzen und einfach Stricken in so einem Zelt im Außenbereich, das aber beheizt war. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Eintrittskarten relativ teuer waren, weil es natürlich eine große Fläche, die da bereitgestellt wird, die eben nicht von Ständen bezahlt wird. Ja, haben die Karten gekostet? Ich überlege, entweder 15 oder 17 Pfund pro Tag. Also es ist jetzt Ja, nicht ganz schon ohne. sportlich. Ja. Ich Wenn du weiß es nicht nicht mehr weißt, genau. was du in Miete allein fürs Corn Exchange zahlst. Ja, klar. Und dann gab es noch so einen kleineren Raum, da waren auch nochmal Sitzplätze und da hatten sie so die eher naturverbundenen Stände, würde ich sagen. Also sie hatten da auch so eine kleine Ausstellung mit verschiedenen Schafrassen, also Wolle von verschiedenen Schafrassen und ja, so ein paar, die halt wirklich eigentlich nur naturbelassene Wolle oder nee, das ist auch nicht richtig. Na, jedenfalls eher so naturnahe Stände. Da war zum Beispiel auch Rauwerk, die machen ja Merino-Wolle, aber ich will sagen süddeutsche Merino. Und Wahnsinn. verarbeiten die auch in Deutschland und irgendwo im Ostblock. Und jetzt bin ich total schlecht informiert. Ich bin mir nicht sicher, ob in Tschechien. Also Aber das schauen können halt. wir ja vielleicht noch in die Shownotes schreiben, wenn du noch Zeit hast, das rauszusuchen. Ja, müsste ich mal schauen. Also die legen jedenfalls Wert darauf, dass die Wolle möglichst nicht so viel reißt und dass sie auch, ich glaube, Rauwerk färbt auch mit Naturfarben. Ihr seht, ich Ich bin weiß es top nicht. informiert. Vielleicht erzähle Und ich auch ich gerade jetzt? den größten Mist. Wie auch immer, jedenfalls, das war auch noch so eine Ecke. Da war es auch etwas ruhiger und ein bisschen entspannter, da war auch mehr Platz. Aber wir haben dann zwischendurch auch einfach abgebrochen und sind erstmal raus, haben uns hingesetzt, ein bisschen was gegessen. Das Essen war auch relativ lecker, also die Sandwiches nicht alle, aber so die Kuchengeschichten und so. Ja, also so insgesamt war es einfach, war es viel. Viele Leute, viele Eindrücke. Wie gesagt, ich war dann auch irgendwann einfach so voll, dass ich gar nicht mehr unterscheiden konnte, was ich jetzt wo sehe. Ich habe mir dann, also ich bin dann noch den Nachmittag, während Diana Kurs hatte, habe ich mir noch mal in Ruhe die restlichen Stände angeguckt, die ich nicht mehr gesehen hatte. Und bin dann einfach voller Eindrücke. Wir waren dann noch abends essen. Und bin dann relativ schnell wieder zurück ins Hotel, auch einfach, weil ich durch war sozusagen. Also einfach müde, erschlagen von den Wart Eindrücken. ihr im gleichen Hotel oder in verschiedenen? In verschiedenen. Eigentlich hatte Diana ja zuerst gebucht, ein Airbnb, meine ich. Und ich habe mich dann später entschieden, habe dann ein Hotel gebucht. Und dann ist ihr Airbnb aber gecancelt worden, weil die Besitzerin irgendwie krank geworden ist. Und dann musste sie kurzfristig noch ein anderes Hotel finden. Wie auch immer. Wir waren nicht im gleichen Praktisch. Hotel. Ja. Auch nicht, naja, 20 Minuten waren das, glaube ich, mit dem Bus für sie. Oder mit Oh, der das geht Straßenbahn. ja. Ja, geht. War alles okay. Und am nächsten Tag. Ja, war das am nächsten Tag? Ja, am nächsten Tag bin ich dann also mit frischer Energie da durch. Und ja, habe dann angefangen, mir eine Liste zu machen, weil ich muss ja nicht alles kaufen. Viele Sachen sind auch einfach schön, aber ich habe mir vorgenommen, wirklich nur Wolle zu kaufen, wenn ich auch akut ein Projekt vor Augen habe. Okay, bei den zwei Strängen zum Weben war das jetzt nur so semi-akut, das Projekt. Aber gut, so eine kleine Ausnahme wollte ich doch machen. Aber ansonsten habe ich mir einfach auch viele Sachen aufgeschrieben, die mir einfach gefallen haben, die ich jetzt schon mal in der Hand gehabt habe und wo ich dann weiß, ja, das ist was, wo für mich Preis und Leistung stimmen und sollte ich etwas Bestimmtes suchen, wäre das eine Möglichkeit. Weil ich hatte dann auch eine Kone 500 Gramm naturgraue Wolle in der Hand, wo ich dachte, ja, total schön, könnte ich zum Beispiel eine Stilei-Tunik draus machen, weil ich ja gerne noch eine möchte, aber eigentlich wollte ich erstmal eine in Pink stricken. Also jetzt eine Kone graue Wolle mitzunehmen, 500 Gramm, ist eigentlich Blödsinn. Oder du machst eine graue und keine pinke. Ich möchte aber erst eine pinke. Also ich kann mir auch eine graue sehr gut vorstellen, aber ich möchte eigentlich eine pinkfarbene. Das ist natürlich. In Pink hast du kein schönes gefunden. Nee. Ja. Also da waren welche, aber entweder war es zu dick oder dann als Single oder vielleicht doch zu grell, weil eine Stilei-Tunik ist ja doch auch eine Fläche. Und außerdem habe ich ja hier schon Wolle gewickelt, ich muss sie nur färben. Und dabei das richtige Pink treffen. Ja, das wird schon. Ich habe ja für meinen Schal zum Beispiel, bin ich mit dem Pink auch zufrieden. Weißt du, der große, mehrfarbige. Das ist ja auch selbst gefärbt. Nee, das wird schon. Und dann, ich habe mit Diana mehrfach auch darüber geredet und mit der anderen Julia aus Hamburg, dass ich ganz schlecht darin bin, Designer zu erkennen. Wir haben da ja auch drüber geschrieben, weil du schriebst dann über Lucy Hake und ich nur so, also selbst wenn sie hier rumlaufen würde, ich würde sie halt nicht erkennen. Ja, ich bin da ja auch nicht gut drin, aber Lucy Hake würde ich, glaube ich, erkennen. Ich sage nicht, du hast Steven West übersehen. Nee, den habe ich tatsächlich gesehen, der ist auch nicht zu übersehen. Muss sagen, wenn du den übersiehst, hast du irgendwas falsch gemacht oder er hat sich sehr getarnt. Nein, außerdem war ich ja auch beim Kurs bei ihm schon und er war auch an seinem Stand und er hat den Steven gemacht, also wie immer, der ist dann Ja, ja auch nicht zu übersehen. nee, ich glaube, übersehen ist bei dem Mann echt schwierig. Also er ist groß, er ist knallig gekleidet, er ist auch ein bisschen laut und einfach lustig. Ja, ich glaube, würde der in Jeans und Turnschuhen rumlaufen, würde man sich kurz fragen, ob er es ist, aber Ja. ich glaube, das wird nicht passieren, dass der irgendwo unauffällig rumläuft. Nee, wahrscheinlich nicht. Was ich aber, oder wenig, ne, was heißt was, wenig gesehen habe, wir waren dann am Stand von Loop Landen und die hatten das neue Buch von Helga Isager und also das Buch hatte ich erst gar nicht gesehen, aber die hatten auch die Modelle als, naja, hatten die Modelle halt einmal fertig gestrickt da. Und da war ich hängen geblieben an einem Pulli mit bisschen, was heißt bisschen, so Oversize, überschnittene Schultern, ein bisschen kürzer, also cropped. Und im ersten Moment war Diana und mir nicht klar, wie das funktioniert, aber es sah aus, als hätte der Längsstreifen so mit so kleinen Tröpfchen. Okay. Ja, ich weiß, ganz schwer vorzustellen. Und wir standen dann da so und guckten Gibt's beide die diesen. Anleitung auf Ravelry, dass du sie verlinken kannst? Ja, ist die erste in meiner Queue. Ja, nein, dass wir sie in die Shownotes verlinken können. Ich werde ja nicht deine Queue verlinken. Nein, nein, nein. Ja, kriegen wir hin. Diana und ich, also an diesem Pulli, gucken beide, wie das geht und wie das funktioniert und wie das eigentlich gemacht ist und in welche Richtung der Pulli gestrickt wird. Und dann kommt da so eine nette Verkäuferin und sagt, ja, das sind all die Modelle aus diesem Buch und hält uns so dieses Buch hin und sagt, und übrigens, die Designerin steht auch gerade hinter euch, die kann das auch signieren. Ich so, okay, wer ist denn jetzt hier die Designerin? Und Ich meine, ich wollte auch weder Wolle kaufen dort, noch wollte ich das Buch, aber ich habe diesen Pulli gesehen und dachte, wow, bin dann im Geiste schon durchgegangen, weil man braucht für diese Streifen, das sind Streifen in drei Farben, eigentlich nur ganz, ganz wenig Wolle und bin dann im Geiste also schon durchgegangen, okay, was könnte ich als Basiswolle nehmen zum Stricken? Und dann ist das ja eine super Resteverwertung. Und dann dachte ich, ja, aber die Farben sind eigentlich auch ganz schön. Das war so, es sah so aus wie, also die Grundfarbe war so ein Beige und die Streifen waren dann so in, was für mich und Daniela aussah, wie ein verwaschenes Blau, ein verwaschenes Rosa und so ein Kupfer. Diana, richtig? Du hast Daniela gesagt. Ja, sorry. Ich Nur habe nicht, halt, dass wir Leute verwirren. ja, nein, ich habe vorhin auch schon mal fast Daniela gesagt. Ich habe halt eine gute Freundin und Ex-Kollegin, die Daniela heißt. Also verzeiht es mir, auch Diana, bitte verzeih es mir, wenn ich dich hin und wieder Daniela nennen sollte. Eigentlich ist es natürlich Diana. Alles andere ist falsch. Und dann kam also besagte Verkäuferin wieder und sagte, nee, da lag so eine Tüte mit Wolle daneben und das waren halt genau die Farben. Und sie sagte, ja, das ist das letzte Kit. Ich so, oh, ich wollte jetzt eigentlich nichts kaufen, aber wenn das jetzt auch noch das Kit ist dazu passend und mir die Farben ja eh gefallen, dann hat sie mich auch noch genötigt, das Muster anzuziehen. Weil ich wusste ja eigentlich eh schon, dass es mir steht und dass es genau das ist, was ich trage normalerweise. Und die Größe passte halt auch. Und dann sagte ich schon, kann ich das auch einfach mitnehmen? Muss ich nicht Wolle und das Buch kaufen? Ja. Ah ja, es ist dann so geendet, dass ich tatsächlich das Kit mitgenommen habe. Sie hat dann netterweise auch noch einen Strang Wolle rausgenommen, weil das war nicht für meine Größe, sondern für eine größere Größe. Und das Buch habe ich dann auch mitgenommen und ich habe es mir immerhin von der Designerin, von der ich jetzt auch weiß, wie sie aussieht, signieren lassen. Ja, das ist Ja. doch was. Ja, und dann wurde es auch langsam eng in meinem Koffer. Ja, das glaube ich. Ja. So viel, auch ich brauche ja eigentlich nichts mehr. Aber das war halt wirklich so. Ich fand halt genau diesen Pulli toll. Ja, klar. Und ich bin eigentlich ja sonst gar nicht der Typ, der mit der Wolle strickt, die in der Anleitung drin ist. Nee, das ist eher untypisch für dich. Ja, von daher ist so ein Kit eigentlich ganz, ganz untypisch. Ich hatte überlegt, ob ich bei Isolda ein Fair-Isle-Kit mitnehme für so eine Weste, aber ich habe nichts gefunden, was mir zugesagt hat von Muster und Farben her. Von daher mit dem Gedankenkit hatte ich mich schon angefreundet. Aber das schon wieder ad acta gelegt, als ich da am Stand war. Und es war ja dann auch ein Kit für was ganz anderes. Naja. Ja, nachdem ich dann also doch noch wieder mehr gekauft hatte, als ich wollte, bin ich dann nochmal zu Isolda und habe noch ein ganz kleines Kit allerdings für diese Handstulpen gekauft. Weißt du, die hat doch, oh, wie heißen die? Joy. In den Regenbogenfarben, der Ja, ich weiß, was du meinst. LGBTQ plus alles. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann es jetzt auch nicht näher sagen, aber ich habe das Ding vor Augen. Und ich habe halt die Variante genommen, weil das auch einfach meine Farben sind, für Bi. Das heißt, es ist blau, pink und lila. Und dann mit dunkelgrau, weil Diana und ich hatten uns am Vortag noch darüber unterhalten, dass man ja eigentlich gar nicht genug Handstulpen haben kann. Und ich habe genau ein Paar und das seit 6 Jahren. Ja, und zwischendurch mal eins von mir leihweise. Stimmt. Was wieder hier ist, aber was zwischendurch auch noch bei dir gewohnt wird. Ja. Aber ja, eigentlich habe ich genau ein Paar Handstulpen. Das ist Und nicht genug. da denke ich, kann man noch mal eins nachlegen. Und die Farbkombi gefiel mir halt total. Ja, das ist sehr schön. Ja, das waren sie dann auch. Alle meine Einkäufe und Erlebnisse auf dem Edinburgh Yarn Festival. Das klingt nach ausgefüllten Tagen. Ja, ziemlich ausgefüllt. Also, ja. Ich habe da noch lange von gezehrt. Die Wolle jetzt auch schon einsortiert und auch schon im Stash drin. Ich werde jetzt aber erst meinen Lace-Pulli zu Ende stricken und dann muss ich mich eigentlich dringend um den Pulli für meine Schwester kümmern. Weißt du, den 10 mm Nadel Ja, der geht dann ja auch nicht Zopfmusterpulli? fix. Ja, das ist auch meine Hoffnung, weil ich meine 10 mm. Ja, vor allem solltest du es machen, bevor es richtig warm wird. Sonst bleibt er Naja, liegen der. bis zum Herbst. Du willst da nicht im Sommer dran stricken, oder? Weiß ich gar nicht. Da bin ich ja eigentlich schmerzbefreit. Keine Ahnung, also Pullovermengen finde ich im Sommer muss nicht sein, aber Ja, sehen zumindest wir dann. Nicht so dicke Wolle. Ja, vor allen Dingen, weil wir gerade anfangen, unseren Sommerurlaub zu planen. Der wird eher heiß und stickig. Wo soll es hingehen? Indonesien wahrscheinlich. Ja, da würde ich keinen Wollpulli mitnehmen. Ja, schon gar nicht ein Wolle mit Mohair-Beilauffaden auf 10 mm Nadel. Nein, nein, nein, nein. Keine gute Idee. Vielleicht sowas mit Leinen oder Baumwolle oder so. Ja, oder zur Not vielleicht auch eine Wollmeise-Lace. Ja, vielleicht auch das, aber auch das fände ich grenzwertig, weil ich glaube tatsächlich so Seide, Leinen, Hanf, Baumwolle, sowas irgendwie. Ja, wobei die Wollmeise-Lace fühlt sich ja auch relativ trocken an. Das stimmt, aber ich weiß nicht, wie doll man da dran schwitzt, wenn es dann wirklich warm wird. So doll schwitze ich ja eigentlich gar nicht. Ja, dann geht es vielleicht. Ich bin ja eher Frostködel als alles andere. Oh, mein Wollknäuel, Moment. Ja, ich warte. Ist schon wieder da. Es hatte sich nur leider aus dem Strickbeutel heraus befördert. Ich habe einmal dran, hab's angehoben und dann ist es leider daneben gefallen. Ja. Ja, aber das war sozusagen das, was sonst so passiert ist bei mir. Schön. Also es stehen jetzt auch noch ein, zwei Sachen an. Also ich bin nicht die kommende Woche, sondern die Woche drauf wieder in Amsterdam und werde dann weiter nach Bremen von dort. Das heißt, es gibt dann auch endlich wieder was zu berichten zwecks Spinnen. Mhm. Ach stimmt, das ist wieder so ein Spinnenwochenende. Ja, genau, es ist wieder das Spinntreffen Nord. Deswegen nehme ich mir bis dahin auch einfach gar nicht vor zu spinnen, weil das ist utopisch. Ich werde stattdessen einfach an meinem Lace-Pulli weiter stricken. Wenn du nicht über Amsterdam, sondern über Hamburg kommen würdest, könntest du dein Spinnrad mitnehmen. Ich weiß, aber ich bin halt beruflich in Amsterdam und habe schon geklärt. Ich bringe es dir nicht nach Bremen, das schaffe ich nicht. Nein. Nein, das ist gar nicht nötig. Also es wäre natürlich schön, wenn ich das Spinnrad hätte, aber ich habe überlegt, es ist Blödsinn. Wahrscheinlich ist der Aufwand auch ein bisschen groß dann dafür. Ja, ja. Es sei denn, es würde jemand aus Hamburg fahren, dann könnte ich es eben ins Auto werfen, aber. Ja, es kommen schon Leute aus Hamburg, aber die kommen dann auch aus allen möglichen Ecken und dann will ich auch niemanden bei dir extra rumschicken, um mein Spinnrad abzuholen. Also, für mich wäre das okay, wenn das irgendwer anders macht. Von mir aus kann das jemand hier abholen kommen. Ja, aber das ist ja dann auch, weißt du, dann müsst ihr euch koordinieren, dass ihr zur gleichen Zeit da seid und. Ja, es ließe sich lösen, wenn man es viel im Homeoffice. Also es wäre jetzt kein völlig unlösbares Problem von meiner Stimmt. Seite. Aber das können wir ja im Nachgang nochmal besprechen. Muss ich mal nachfragen. Also ich kenne da jemanden, die fährt auch mit einem Wohnmobil. Da ist ja theoretisch Platz drin. Das klingt, als wäre da Platz drin, ja. Müsste ich mal schauen. Wie auch immer. Was hast du sonst zu berichten? Ja, das war's auch schon, also sorry. Das war's auch schon? Ja, das war jetzt auch nicht so wenig, das stimmt. Nein, aber es war ja auch ein spezieller Anlass. Das stimmt, aber es klang alles sehr spannend. Ja. Genau, während du in Edinburgh warst, war ich Skifahren und hatte, wie ich das vielleicht, glaube ich, gerade schon leicht angedeutet hatte, Sauna beim Skifahren. Also wir hatten, dadurch, dass wir halt Mitte März unterwegs waren, relativ warmes Wetter. Also es war, wir sind samstags angekommen, wie das im Skiurlaub ja meistens der Fall ist und da war es schon, also wir sind in Salzburg bei 15 Grad gelandet, nachdem wir morgens in Hamburg oder mittags in Hamburg bei 8 Grad und Regen losgeflogen sind und eine Stunde später steigen wir in Salzburg aus dem Flieger und es sind 15 Grad und die Sonne scheint. Es war schon ein bisschen merkwürdig. Ich fahre in den Skiurlaub und da ist es wärmer als zu Hause. Und es war aber richtig gut Schnee noch im Skigebiet, aber im Ort unten selber war halt schon Frühling noch nicht ausgebrochen, aber es war schon recht warm. Und dann hatten wir an dem Sonntag tatsächlich oben an dem einen Lift Temperaturen von 20 Grad oder 19 Grad oder so. Dann hat es montags nochmal geschneit, dienstags noch ein bisschen geschneit, mittwochs ein bisschen bedeckt und Donnerstag kam dann wieder die Sonne richtig raus und Freitag hatten wir dann tatsächlich auch wirklich 20 Grad im Skigebiet. Wow. Und das ist dann schon, also wenn man in Skiklamotten Ski fährt, weil ja natürlich gibt's immer die Leute, die dann doch irgendwie ein T-Shirt anhaben nur. Aber das ist mir einfach zu gefährlich, wenn man sich da einmal ordentlich langlegt und schön mit den Armen über den Schnee schrammt, dann hast du aber auch die Arme offen. Insofern, also so ohne Jacke, finde ich, ist keine wirkliche Option. Und ich hatte schon nur eine dünne Jacke an, aber es macht ein Gefühl von Sport in der Sauna, weil du einfach in diesen Skiklamotten unendlich schwitzt. Das war echt nicht mehr feierlich. Und wir sind dann auch tatsächlich irgendwie bis mittags nur gefahren oder zwei oder so, weil es dann einfach zu warm wurde. Also es macht einfach keinen Spaß mehr. Und hier ist, wenn man stehen geblieben ist, ist die Brille beschlagen, weil einem so warm war. So, wir müssen weiterfahren, ich sehe nichts mehr. Und außerdem ist dann Fahrtwind und nicht so warm. Also es war irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten war es sehr schön. Wir waren, wie gesagt, zu dritt unterwegs. Das ist eine Freundin, die wir schon seit ein paar Jahren kennen, mit der wir auch früher viel im Skiurlaub waren. Früher waren wir in einer größeren Gruppe unterwegs, aber so ziemlich alle anderen aus diesem Skiclub, Skiurlaubstrupp haben mittlerweile Kinder und auch Kinder im schulfähigen Alter und deswegen, im schulpflichtigen Alter, muss man eher sagen, und deswegen fahren die halt alle in den Schulferien und das macht's halt irgendwie jetzt nicht so attraktiv, mit denen zu fahren. Also gegen die Kinder hätte ich ja nichts, aber im Skiurlaub zu sein, wenn alle Schulferien haben, sprich Weihnachten und Ostern, das brauche ich jetzt nicht so dringend. Da ist es super voll und super teuer. Und so war es halt echt entspannt. Das war ja sozusagen das Zusammenrotten der Kinderlosen für diesen Skiurlaub. Und wir haben dann zu dritt eine schöne Wohnung gehabt und hatten da echt Spaß. Und das Haus war total nett, wo wir waren. Und hatten im Untergeschoss gab es noch eine Sauna und nachdem wir dann tagsüber nicht genug Sauna hatten, hatten wir abends noch Sauna und konnten dann da, die Liegen waren mit Blick aufs Panorama und es hätte auch noch zwei Wasserbetten gegeben zum Rausgucken, aber das war mir dann definitiv zu warm. Aber das war schon ganz schön irgendwie so zum Erholen und Runterkommen. Und, ja, war eine sehr entspannte Woche. Und genau, vor dem Urlaub habe ich noch, das haben wir in dem Thread vom Wollkanal-Podcast schon so ein bisschen diskutiert, die beiden Mädels stricken ja immer im Büro und erzählen davon und dann hatte ich mit Kiwi HH, die bei uns auch im Konzern arbeitet und die ich auch schon so kenne und dann haben wir uns, der habe ich mich schon ein paar Mal zum Essen getroffen mittags und dann haben wir irgendwie gesagt, eigentlich könnten wir doch auch mal auf dem Campus stricken und dann haben wir uns ein Mittagessen verabredet, wo wir dann gestrickt haben und ich hatte noch eine andere Kollegin mitgebracht, die auch strickt. Die hat es dann leider geschafft, an dem Tag ihr Strickzeug nicht mitzubringen. Fürs Strickmittagessen war das nicht ganz so produktiv. Aber dann hat sie sich irgendwie Papier und Stifte mitgenommen und während wir gestrickt haben, hat sie gemalt. Das war dann trotzdem ganz nett und wir haben halt in so einem Cafeteria-Bereich gesessen von dem Team von Christine von Kiwi HH. Und da ist halt so ein großer Eichentisch und es ist quasi in so einem Durchgang, das heißt, es sind viele Leute an uns vorbeigekommen, man saß aber halt nicht in der Kantine, weil die ist voll und laut und da kann man sich auch nicht gut unterhalten für länger und dann blockiert man da auch die Sitzplätze, weil die sind tatsächlich etwas knapp und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir diesen Cafeteria-Bereich da unten, wo man halt mitgebrachtes Essen essen kann und dann war das auch sehr gemütlich und es kam tatsächlich so, oh, ihr strickt hier, das ist ja toll und war ganz gemütlich. Wir wollen das auf jeden Fall jetzt nochmal machen. Der nächste Termin ist auch schon im Kalender eingetragen, sodass wir es weitermachen und vielleicht werden wir noch ein paar mehr mal gucken. Da arbeiten wir auf jeden Fall jetzt dran. Genau, und sonst ist so viel nicht passiert, weil vor dem Urlaub gab es viel vorzubereiten, nach dem Urlaub gab es im Büro viel nachzuarbeiten und ja, deswegen war nicht so viel privates Abenteuer rund um den Urlaub, weil irgendwie alles schwer beschäftigt war. Aber ich habe noch einen Rezepttipp, den ich ausprobiert habe, was ich sehr lecker fand. Und zwar habe ich das auf Pinterest gefunden und das sind so Energy Balls, also so kleine kalorienhaltige Kügelchen zum Futtern, so als Snack zwischendurch. Und diese sind vor allem aus Kokos. Das heißt, man nimmt so Kokosmus, Kokosflocken und ein bisschen Agavendicksaft und macht da Kugeln draus und kann dann noch irgendwie eine Mandel reinstecken und es hat sehr große Ähnlichkeit zu den Raffaello. Ich wollte gerade sagen, das klingt wie Raffaello. Genau, es ist kein Keks mit drin und wir haben gestern Abend mit den Freunden, die da waren, da ein bisschen dran rumgeknabbert und es ist sehr nah dran, aber es fehlt halt der Keks und es ist keine flüssige Füllung, aber es schmeckt sehr kokosig und ja, sehr lecker, wenn man Kokos mag. Wenn man keinen Kokos mag, braucht man sie, glaube ich, gar nicht probieren. Und die Zubereitung ist halt echt 10 Minuten ungefähr. Man muss einmal gucken, dass das Kokosmus, das ist ja eher, das hat ja eher eine feste Konsistenz bei Raumtemperatur, wenn es nicht gerade 30 Grad sind, dass man das irgendwie ein bisschen weich macht. Wir haben es einfach auf die Heizung gestellt und dann verrührt man das mit Agavendicksaft und Kokosflocken und packt die Masse nochmal für ein paar Minuten ins Tiefkühlfach, damit sie fester wird. Dann macht man daraus die Kugeln und kann eben Mandeln reintun, wenn man möchte. oder auch nicht, wälzt es noch einmal in Kokosflocken und ist fertig. Also es ist wirklich so kochen für sehr faule Menschen. Geht also echt fix. Ja, und das ist, glaube ich, auch schon alles, was ich berichten kann. Ich werde nicht in 2 Wochen nach Leipzig fahren, da ist ja das Wollfest in Leipzig, das schaffe ich nicht. Und insofern, ja, nächste Woche werde ich einen Kalligrafie- oder Handlettering heißt das Ding offiziell, Workshop machen bei der VHS. Da werde ich dann sicher beim nächsten Mal von berichten. Oh, da bin ich gespannt. Ja, ich auch, das ist ein ganzer Tag. Insofern, ich habe mir das schon länger vorgenommen, das mal auszuprobieren, aber über das, in dem Buch steht dann ja, in den Büchern oder in Videos, ja, dann macht man das so und dann hilft nur üben. Und in dem Moment sage ich dann, ja, das klingt ja alles ganz toll und fange nicht an. Ja. Geschweige denn, dass ich dann übe, aber ich fange noch nicht mal an. Und ich habe jetzt gedacht, ich zwinge mich mal dazu, das einen ganzen Tag zu machen, dann übe ich zumindest schon mal einen ganzen Tag lang. Das erhöht die Chance, dass ich dann vielleicht weitermache. Und manchmal kriegt man dann ja auch gerade am Anfang noch so wichtige Tipps und sowas, ne? Genau, und da bin ich einfach mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, und vielleicht kann man da auch einfach mal ein bisschen mit Stiften rumspielen, bevor man sich die alle kauft, sondern einfach mal auswählt, welcher liegt mir denn, mit welchen mag ich arbeiten. Und die Kursleiterin hat wohl auch Stifte dabei, dass man hinterher auch bei der welche erwerben kann. Und das finde ich ganz cool. Also, dass ich mir nicht gleich irgendwie für, weiß ich nicht, 30, 40 Euro erstmal Stifte kaufe, um dann festzustellen, das macht gar keinen Spaß. Ja. Ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, finde ich keine super Option, Ressourcenverschwendung. Ja. Und deswegen bin ich mal gespannt, was das so gibt. Und da freue ich mich jetzt drauf. Genau. Das sind so die Pläne für die nächsten Wochen. Das klingt gut. Genau. Und so. Viel mehr ist hier aber auch gerade nicht passiert zur Abwechslung. Tja. Ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Das ging ja erstaunlich schnell dafür, dass wir sind unter anderthalb Stunden, ich glaub's nicht. Ja, deutlich. Trotz Edinburgh-Bericht, wir haben nicht genug gehandarbeitet, Julia. Naja, ich habe schon mal nichts fertig gestrickt und arbeite nur an einem Projekt, das ist überschaubar, ne? Ja, das stimmt. Das ist nicht so viel. Ja, ich bin gerade, warte, wie hieß das? Oh, jetzt habe ich das natürlich nicht griffbereit hier. Aber ich habe gestern oder heute früh auf Instagram einen Begriff gesehen. Es gab ja also auch wieder Thema Diversity und Inclusion, was Stricken angeht, die Diskussion, dass Bi-Stitual zum Beispiel von manchen auch als unangenehm empfunden wird, weil es eben ein Begriff, der eine Minderheit betrifft, dann wieder abwandelt, wortwitzmäßig. Und da hatte jemand sich ein Wort ausgedacht und jetzt habe ich das nicht griffbereit. Das Omnitekton? Omnitekton. Omnitekton. Von ja. Omni alles und Tekton vom griechischen Creator, also erschaffen. Ja. Okay. Bei Omni finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen umfassend. Also so Omni fühle ich mich nicht. Naja, du strickst, du häkelst, du nähst, du webst, du kochst, du... Ja, aber alles ist irgendwie, also vieles, ja. Aber also Multi von mir aus, aber Omni... Ich fand's halt nur witzig. Ja, nein, witzig ist es auf jeden Fall, aber ich finde irgendwie, Omni ist so, das baut so Druck auf. Ja, dann nenne ich halt Multitekton. Ja, das nehme ich schon eher. Okay, ich weiß noch nicht mal, wie man es aussprechen soll. Na gut. Egal. Dazu. Ja. Multi gebildet. Ja, oder auch nicht. Sehr schön. Cool. Ich würde sagen, dann ist jetzt Zeit fürs Abendessen. Ja. Hier ist Zeit für ein Karneval. Ja, oder so. Das stimmt, da war was. Ja. Na gut, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen, wo ihr uns findet. Richtig. Ach, das verdränge ich immer, dass wir das sagen. Ja, ich wollte auch gerade schon Verabschiedung sagen, aber nein, da ist ja noch was anderes. Also, wir haben natürlich zu diesem Podcast, da wo ihr auch den Download findet, einen sogenannten Shownotes-Blog. Den findet ihr unter Wollgespräche. Mit AE, ne? Mit AE? Ja, Wollgespräche mit AE. Ich fange also nochmal an. Wollgespräche.wordpress.com. Dann haben wir einen Thread auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ebenfalls auf Ravelry findet ihr natürlich auch Katrin und mich. Katrin als Käthe, K-A-E-T-E. Oh, du siehst, selbst das Buchstabieren fällt mir schwer. Ja, ich hatte die ganze Woche aber auch irgendwie Sprachkaries. Das ging nicht. Heute geht's. Und mich, also Julia, als Julia401. Dann hat Katrin noch ein weiteres Blog, das sie mehr oder weniger gut pflegt. Im Moment eher weniger, aber das gut. Kann ja und, werden. Noch ein Projekt.wordpress.com. Und ich habe noch einen Instagram-Account unter frau.neumann. Das soll reichen vorerst. Ich glaube, wer uns damit nicht erreicht, dem kann ich auch nicht helfen. Der schreibt uns einfach. Der muss Brieftauben schicken oder so. Ja. Ja, dann bleibt uns jetzt wirklich nur noch eines zu sagen. Nämlich au revoir und tschüss.